Es wird gesagt, ein unvermeidlicher Prozentsatz, also kein Anlass, sich zu beunruhigen. Ja, hätte man ein anderes Wort dafür, nun dann würde es vielleicht beunruhigender sein. Was aber, wenn auch Dunetschka auf irgendeine Weise in diesen Prozentsatz hineingerät? Und wenn nicht in diesen, dann in einen anderen? Aber wohin gehe ich denn? Dachte er plötzlich. Sonderbar. Ich ging doch aus irgendeinem Grunde von zu Hause weg. Als ich den Brief gelesen hatte, ging ich fort. Ich ging zu Rasumichin, der auf der Wassiljew-Insel wohnt. Jetzt erinnere ich mich. Aber wozu denn eigentlich? Und warum kam mir gerade jetzt der Gedanke, zu Rasumichin zu gehen? Das ist doch merkwürdig. Er wunderte sich über sich selbst. Rasumichin war einer von seinen früheren Kommilitonen. Es war bemerkenswert, dass Raskolnikow auf der Universität fast keine Bekannten hatte, sich von allen zurückzog, zu niemandem hinging und ungern jemand bei sich empfing. Übrigens hatte man sich bald auch von ihm abgewandt. Er nahm gleichsam an nichts teil, weder an gemeinsamen Zusammenkünften, noch an Gesprächen, noch an den Zerstreuungen der Studenten. Er arbeitete sehr eifrig, ohne auf sich Rücksicht zu nehmen. Man achtete ihn deswegen, aber niemand liebte ihn. Er war sehr arm, dabei anmaßend, stolz und nicht mitteilsam, als hätte er etwas zu verheimlichen. Manchem seiner Kommilitonen schien es, als sähe er auf sie alle wie auf Kinder hochmütig herab, als hätte er sie alle sowohl in der Entwicklung wie im Wissen und in der Lebensauffassung überholt und als betrachte er ihre Anschauungen und ihre Interessen wie etwas Untergeordnetes. Diesem Rasumichin aber war er aus irgendeinem Grunde näher gekommen, das heißt eigentlich nicht näher gekommen, aber er war ihm gegenüber mitteilsamer und offener geworden. Zu Rasumichin konnte man eben in keinem anderen Verhältnis stehen. Er war ein ungemein lustiger und mitteilsamer Bursche und gütig bis zur Einfalt. Unter dieser Einfalt verbargen sich jedoch sowohl Tiefe wie auch Würde. Die besten seiner Kameraden wussten das und alle liebten ihn. Er war sehr klug, konnte aber zuweilen wirklich täppisch sein. Sein Äußeres war ausdrucksvoll, hochgewachsen, hager, schwarzhaarig und immer schlecht rasiert.